Dialog 6. Tag, Frau Wagner. Wir sind an Ihrem Angebot interessiert. Können Sie zu uns kommen und eine Präsentation machen? Warten Sie, heute ist Mittwoch. Sie haben Glück. Gleich morgen geht es. Morgen? Das ist schlecht. Da geht es bei uns nicht. Aber übermorgen ist es möglich. Tut mir leid. Da habe ich andere Termine. Und nächste Woche, zum Beispiel Dienstagvormittag? In Ordnung. Das geht.